1. De Roffin began a life as a US team insane Antwort and sagt. 2. Wurdest dich verragen, when jemand versucht, ein Wort und dich zu richten? Doch wer konnte den Fluster Wort aufhalten? 3. Du hast doch selbst viel Menschen ermahnt und ihr schwachen Arm gestärkt. 4. Dein Wort haben die Genigen aufgerichtet, die Strauchelten und den wankenden Nienkraft verliehen. 5. Doch nun, da dies Unglück dich selbst trifft, verzweifelst du, und da es dich erfasst, brichst du zusammen. 6. Sollte nicht dein Gottesfurcht dein Vertrauen sein und dein untadeliges Leben dein Hoffnung bilden? 7. Bedenk doch, ist Jemals ein unschuldiger Zugrund gegangen oder werden Rechtschaffen Jemals vernichtet? 8. Nach meiner Beobachtung entenne Diogenigen unheil, die es zuvor gesagt haben und Ellen trifft Jean, die es verbreiteten. 9. Sie werden durch Gottes Atem vernichtet und durch den Horch sein Sohns dahingeraft. 10. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Jungen Löwen verstummen und die Zahn der Jungen Löwen werden zerbrochen. 11. Der Löwe stirbt, weil ihm die Blut fällt und die Jungen der Löwen müssen sich zerstreuen. 12. Mir wird heimlich ein Wort zu teil und mein Overnahm einen leisen flüsterten Devon. 13. Dies Gescher inmitten verwirrende Gedanken aus nach gesichten, als tiefer Schlaf die Menschen ergriff. 14. Ein Schauder und Zittern überkam mir, so dass allmein Nocken zu beben begannen. 15. Ein Geist sorgen mir vorüber, wodurch sich die Haare auf meinem Körper straubten. 16. Dann stand ein Gestalt vor meinen Augen, deren Aushen ich nicht erkennen konnte, ich vernahm jedoch ein flüsternd Stimm, die sprach, 17. Kann ein Mensch vor Gott gerecht sein, oder ein Sterblicher vor seinem Skopfer rein erscheinen? 18. Sieh, vertraut seinen eigenen Diener nicht und schreibt sogar seinen Engel feller zu. 19. Why will when I vertraute den Bewohnen von Lemhatten, deren Existenz im Storb wurzelt und die why ein Motzermant werden konnen? 20. Sie werden zwischen Morgen und Abend zerschmettert und gehen für immer zugrund, wann das ist jemand bemerkt. 21. Wenn Lebensfaden in ihnen zerrissen wird, sterben sie dahin, one Weisheit erlangt zu haben.